bist verloren. Nein, nein, nein, das wird zu viel. Papageno, schweige still. Willst du dein Gelübde brechen, nicht mit Weibern hier zu sprechen? Du hörst ja, wir sind beide hin. Still, sage ich, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still. Jetzt nach ist auch die Königin zu Trank im Tempel heimeltern. Wie, was? Sie soll im Tempel sein? Stille, sag ich, schweige still. Hier bist du immer so vermessen, deine Altes nicht vergessen. Tamino, Hyrum ist verloren. Gedenke an die Königin. Man sich grüßt sich in die Ohren von dieser priesterfalschen Zinn. Ein Weiser prüft und achtet nicht, was der gemeine Pöbel spricht. Man sich grüßt sich in die Ohren von dieser priesterfalschen Zinn. Ein Weiser prüft. Und sagt man Tamino, ist das wahr? Geschwätzt von Weibern nachgesagt, von Heuchlern aber ausgedacht. Sagt es auch die Königin, sie ist ein Weib, hat Weibesinn. Sei still, mein Wort sei dir genug. Denk deine Pflicht und handle klug. Ich möchte gerne voll still. Ihr seht, dass ich nicht soll still. Dass ich nicht kann, das plaudern lassen. Dass du nicht kannst, das plaudern lassen. Es war nicht eine Schande für dich. Wir müssen sehen, wir schon verlassen. Es plaudert keiner sicher nicht. Sie müssen uns mit Schande verlassen. Tamino, deine Standhaftigkeit hat gesiegt. Aber du hast noch manch gefährlichen Weg zu wandern. Komm mit mir. Papageno, stehe auf. Warum liegst du hier? Psst, ich liege in einer Ohnmacht. Auf, sammle dich und wandern wir zu weiteren Proben. Aber wenn mir die Götter sowieso eine Papagena bestimmten, warum denn mit so viel Gefahren sie erringen? Komm! Meine Pflicht ist allein, dich weiterzuführen.